Die Zeitung Rodong Shinmun fragte am 16. November einen Leitartikel unter der Überschrift »Herzlichen Glückwunsch für die Mütter, die die Zukunft des sozialistischen Korea pflegen«. Im Leitartikel betonte man, in der langjährigen Geschichte der koreanischen Revolution seien die heiligen Spuren des Patriotismus und der Treue der Mütter, die mit starkem Willen allerlei Stürme überwunden und immer mit der Partei das Schicksal geteilt hätten. Alle Mütter seien dazu aufgerufen, unter der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un beim Generalmarsch für den endgültigen Sieg des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates ihre Ehre als Revolutionärin und Blume des Zeitalters gerecht zu werden.